Letzten Freitag haben wir einen Ausflug in die Wiener Schickeria gemacht und mussten dafür nur bis Lübeck fahren. Da war nämlich das Konzert von Bibiza. Der war schon Pre-Act von BHZ und Marjan und hat unter anderem Features mit Mako und Chiago. Bibiza kommt aus Wien und das hört man auch. Sein Album heißt nicht nur Wiener Schickeria, der Wien-Bezug ist in vielen seiner Songs auch vertreten und sein Dialekt sowieso. Wir sind also ins Riders Café in Lübeck gefahren und haben uns das Ganze angehört und ich muss ehrlich sagen, dass alle meine Erwartungen übertroffen wurden. Die Location war mega, weil sie relativ klein war und dadurch eine richtig schöne Atmosphäre war. Die KonzertbesucherInnen waren super lieb und rücksichtsvoll und der Auftritt von Bibiza war einfach nur top. Der war so sympathisch, hat so eine gute Stimmung gemacht und alle sind abgegangen. Es gab sogar ein paar unreleased Songs und da hat Bibiza einen Song präsentiert, dessen Message ich besonders schön finde und der mir auch richtig gut gefallen hat. Er ist Tanzen und er ist eine Ode an alle Frauen und eine Anti-Ode an alle Männer, die Frauen im Club begrapschen, oder? Sie will einfach tanzen, möchte lang tanzen mit Fremden und Bekannten. Es kommt nicht drauf an, ich glaube, er hat es jetzt verstanden. Es geht hier ums Tanzen. Und wenn sie tanzt, ja, dann spricht sie nicht an. Sie will einfach tanzen. Die anderen Songs waren voller Party-Vibes, aber auch Herzschmerz und Gesellschaftskritik. Passend zu dieser Gesellschaftskritik gab es auch noch einen Moment, in dem die ganze Menge zusammen mit Bibiza Haltung zu den aktuellen Demos gegen rechts gezeigt hat. Ganz Deutschland hasst die AfD, oh ganz Deutschland hasst die AfD. Von meiner Seite aus gibt's da nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich selten, dass ich an Konzerten so gar nichts auszusetzen habe, aber das Bibiza-Konzert wäre ehrlich eine 10 von 10. Also ich bin bei der nächsten Tour definitiv wieder am Start, ihr vielleicht auch. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen.